Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ich begrüße euch zur 31. Vorstandssitzung des Landesvorstands Nordrhein-Westfalen der Piratenpartei Deutschland. Wir haben den 20. Oktober 2022 und beginnen unsere Vorstandssitzung mit 3 Minuten Verspätung um 20.33 Uhr. Mein Name ist Barco und ich werde durch die Sitzung leiten. Protokoll macht wie immer der liebe Helder. Vielen Dank dafür. Anwesend sind Walli, Tatjana, Barco, Wilk und Isan. Damit sind wir beschlussfähig und hätten das Protokoll der letzten Sitzung abzustimmen. Gibt es hier Enthaltungen oder Gegenstimmen? Alles in Ordnung. Super, dann haben wir das einstimmig angenommen und kommen zu den Berichten des Landesvorstands, beginnend mit Wilk. Da bin ich. Nicht Corona-bedingt, aber mit allem anderen, was so dazu gehört. Ja, so, wir haben im Abgang noch den Job aufgelöst. Das heißt also, es waren noch Rechnungen offen aus dem Wahlkampf NRW. Da habe ich mich drum gekümmert. Ansonsten war es relativ ruhig. Wir haben nur noch in dieser Zeit, nur noch in Anführungsstrichen, uns um die Kreismitgliederversammlung Duisburg gekümmert und natürlich auch um die Kreismitgliederversammlung im November in Herrn. Oh, mein Gott. Gut, das Gedächtnis lässt auch nach. Dann ansonsten war es ruhig und ich gebe mal weiter. Danke, Wilk. Ich hätte eine Rückfrage. Die offenen Rechnungen sind aber nicht vom Landesverband, ne? Wir haben alles bezahlt. Ich weiß es nicht. Ich habe ja nicht die Kontenauszüge. Ja, weil du sagtest, du hast dich drum gekümmert. Also wir haben jetzt nichts bekommen und ich gehe davon aus, dass wir alles bezahlt haben. Ja, ich habe eben was rausgeschickt. Okay. Also Ticket ja, ich habe mit der Druckerei nochmal gesprochen und da habe ich einen Stand bekommen zum Montag diese Woche. Das war der 17., ich weiß es nicht. Jedenfalls, die habe ich dir jetzt erstmal weiter. Kann natürlich sein, dass es schon gezahlt wurde und dass man das einfach abgleicht, dass ich sozusagen Mahnung und Zahlung überschnitten. Alles klar, okay, dann mach Bali. Ich habe gesehen, dass er 3 Sachen geschickt hat und wir gucken uns das an. Ja, machen wir. Dann mache ich mal weiter mit meinem Bericht. Ich habe mich um die Organisation der Mitgliederversammlung Hagen gekümmert, die Reservierung gemacht, die Wiki-Seiten und so weiter. Und mich seelisch und moralisch vorbereitet auf die KMV in Duisburg. Da hätte ich auch gleich nochmal eine Frage zum Herrn Beckmann. Wenn er mag, kann er gleich mal dann in den entsprechenden Raum hochkommen. Es gab eine ÖA-Sitzung. Dann habe ich mich in Absprache mit Walli darum gekümmert, dass wir die Konten des Kreisverbands Bochum und also der ehemaligen Kreisverbände Bochum und Euskirchen beantragen. Hier einige Telefonate, Mails, nochmal wegen dem Rebe und ein bisschen Kleinkram und Tagesgeschäft in der Schatzmeisterei. Das war's von mir. Und Walli, dann wärst du am dransten. Jo, ich habe mich zusammen mit Vago um die Schatzmeisterei gekümmert, weil ich halt nicht 100% im Einsatz sein kann. Aber ich gebe immer mehr meinen Senf dazu. Telefonate mit diversen Sparkassen geführt. Da geht es noch um weitere Sparkassen, deren Kontoauflösung wir langfristig mittelfristig beantragen. Wir übernehmen erst und lösen dann das Konto auf. Die Reihenfolge. Okay, mit dem Wiki beschäftigt ist man mal wieder, auch mit Unterstützung von André von Vago. Rewe Bielefeld ist fertig. Das war ja auch noch so ein Ding. Lippe eigentlich auch erstmal so gut wie fertig. Kontoauszüge wollen wir doch noch kriegen, aber es ging ja auch ohne. Dann hatte ich noch die Terminbestätigung an den Veranstalter für den LBT NRW 23.1 schicken. Das habe ich eben auch noch. Das war's im Groben. Danke dir. Tatjana. Ja, hallo zusammen. Ich hatte am Dienstag mal die Herner Piraten besucht, bisschen was berichtet, was wir so im LAFO machen und auch schon mal auf den nächsten LPT vorbereitet. Dann war ich gestern beim Gensek Mumble, ansonsten Einladungen zu den auch schon erwähnten KMVs, also Duisburg und Hagen gemacht, Ausdrücke, Minderungen, den ganzen kleinen Kram und ein paar Tickets bearbeitet. Danke dir und Isan. Danke. Ich habe wie üblich Social Media für NRW gemacht, habe an diversen Mumbles teilgenommen von den Piraten bezüglich Lützerath und bezüglich NRW, weil der Bundesschatzmeister den Rebel erwähnt hatte und NRW angesprochen hat. Naja, Kurzbericht zu NRW in der Polgreifrunde in Vertretung von Fabian, dann die AGÖA-Sitzung und Tickets. Danke, Isan. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann machen wir weiter mit dem Bericht Statistik. Tatjana, Mitglieder? Genau, hier stehen auch noch die Daten vom 11.08.22. Ich habe gestern nochmal einen aktuellen Mitgliederdump angemahnt. Man hat mir versprochen, dass er kommt. Also Mitgliederzahlen am 11.08. waren 1469 gemeldet und davon stimmberechtigt 653. Dankeschön. Ich mache mal direkt weiter mit den Kontoständen. Barkassebestand unverändert 146,61. GLS Girokonto 13.649,64 €. Zinsertragskonto unverändert 29,99 €. Sparkasse Mülheim Girokonto haben wir 11.742,78 €. Auf dem Girokonto in Düsseldorf 56.851,56 €. Und Stadtsparkasse Renditenkonto unverändert 188.208,40 €. VKV-Kontostände, da gibt es einen Link im Pad auf unser Vorstandsportal. Das ist Stand 25.08., aber auch das ist aktuell, weil sich da momentan nichts bewegt. Kommen wir zu den Terminen. Ja, hier kann ich nochmal übernehmen. Wir haben jetzt nächste Woche, glaube ich, ist das schon, oder übernächste Woche? Nee, nächste Woche, am 28.10.22 ab 19 Uhr die KMV Duisburg. Weitere Infos dazu gibt es auch auf deren Wiki-Seite, die ihr im Pad findet. Selbes gilt für die KMV Hagen am 19.11. ab 12.30 Uhr. Dann haben wir vom 22. bis 23.04.23 unseren Landesparteitag mit Vorstandswahlen in Bielefeld. Gerne kandidieren, besuchen da Kandidierende. Tut auch nicht weh, alles schön und gut. Dann haben wir am 7.12.22 von 10 bis 15 Uhr die Online-Konferenz für eine Welt Akteurinnen und Interessierte von Bits und Bäume NRW. Bei Interesse findet sich der Link dazu auch noch im Pad. Und weitere Termine wie immer unter piratenportal-nrw.de, Landesverband Termine. Dankeschön. Ja, und ich habe eine Frage zur KMV Duisburg. Und zwar an den Reinhard. Ich hatte dir eine E-Mail geschrieben und ich habe dich vorhin nicht ganz verstanden. Hast du die E-Mail gelesen und kannst nur nicht antworten? Oder was hattest du gesagt bezüglich E-Mail? Ja, ich habe wohl E-Mails, jetzt kann ich E-Mails mittlerweile lesen. Also vorher habe ich mich mal 3 Stunden hingesetzt und alle Menüpunkte angeklickt und habe das versteckte Hinweis gefunden, wie man vorgehen muss. Hat auch geklappt, aber ich bin damit keine Mails bekommen und ich habe auch nichts gesehen und begebe ich es auch nicht. Okay, ich hatte dir gestern eine E-Mail geschrieben, um mich nochmal zu bedanken für die Reservierung. Und die Fragen, die ich hatte, war, gibt es da WLAN in dem Laden? Nein, nach meinem Kenntnisstand nicht. Okay, haben wir eine Steckdose da irgendwo an dem reservierten Tisch? Das Strommittel da dann, denke ich. Und hast du irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr eine Mailingliste habt, irgendein Feedback, irgendeine Idee, mit wie vielen Menschen wir rechnen? Und ich persönlich rechne nur mit 2. Okay. Ich rechne mit mir selber und dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden. Die anderen kommen oder kommen nicht. Es sei denn, der Kollege Wink hat ja ein paar Telefonate geführt. Da kommen da ein paar Leute von denen, die ich nicht kenne oder von denen ich nichts weiß. Ich weiß nichts, ich weiß definitiv gar nichts mehr. Alles klar. Okay, super. Aber danke dir. Wir sehen uns dann nächste Woche Freitag. Danke. Gibt es sonst noch was zu Termine, Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir einen Antrag, und zwar die Ticketnummer 493886, Antrag Lützerath. Der kommt vom Bundespol-GF und das war eine sehr lange E-Mail, die halt eben auch erklärt, dass auch der Bund und der Bundesvorstand sich da in Lützerath mit einbringen möchten und sie haben ein paar Ideen, was da vor Ort gebraucht wird und möchten, haben die Landesverbände angeschrieben, uns natürlich damit auch und um Geld gebeten. Jetzt ist es ja so, ist ein Antrag, deswegen habe ich den hier reingepastet in unser Pad, aber wir haben ja ein eigenes Budget aufgemacht. Wir haben ja 2000 Euro beschlossen vor einiger Zeit. Stand der Dinge ist, dass wir knapp 1500 Euro davon noch haben, also 1492. Es war ja wohl auch nicht unbedingt gedacht, dass wir da jetzt noch was beitragen, aber ich denke, wir sollten dann den Antrag trotzdem hier der Form halber richtig abwickeln. Gibt es dazu Meinungen? Also ich weiß, als der Antrag vorgestellt wurde, ist auch extra erwähnt worden, dass wir da mit 2000 Euro ein Budget beschlossen haben. Das wurde schon berücksichtigt, aber die Mail ging halt an alle Landesverbände raus. Deswegen haben wir die auch gekriegt. Ja, genau. Das heißt, wenn wir jetzt also nicht noch zusätzlich da was an den Bund geben möchten, dann müssten wir den Antrag ablehnen. Ich sehe jetzt auch keine weiteren Wortmeldungen. Dann frage ich das einfach mal ab. Ja, Bali? Ja, eine Wortmeldung hätte ich noch. Wie sähe es denn Fabian, ich meine, was wir jetzt von unserem Budget da alles noch draufgeben? Also wir haben 2000 beschlossen. 400 und ein bisschen sind davon weg. 500 und wenn ein bisschen. Wir von ja, okay, 500 und ein bisschen. Wenn wir von unserem Budget dem Bund 500 übergeben, weil die wollen ja Großgeräte, Zelt und sowas alles anschaffen, ob das nicht sogar auch sinnvoll wäre. Ich finde die Idee an und für sich gut. Ich würde nur schon gerne hören, was Fabian dazu sagt, aber. Ja, ich auch, weil was wir von unserem Geld da noch so planen, weiß ich auch nicht. Wir könnten, wenn wir das heute nicht entscheiden wollen, das ja zumindest schon mal anbieten, also den Antrag an sich ablehnen, aber anbieten, dass wenn es irgendwo an, weiß ich nicht, 120 Euro hängt, dass eine Sache X nicht anzuschaffen ist, dass man dann nochmal auf uns konkret zukommt. Ja, irgendwie so. Oder formulieren, dass wir uns an Dingen, wo eine Finanzierung schwierig wird oder sonst wie. Also der Bund möchte gerne die 5000 Euro haben insgesamt oder was auch immer wie viel, um alles anzuschaffen. Wenn ich alles angeschaffen kann, wird das Budget auch weniger vom Bund, was ausgelobt worden ist. Ja, weiß ich nicht, wie ich das umschreiben soll. Also dieser Antrag als solcher ist erstmal abgelehnt, weil wir brauchen kein Budget mehr beschließen. Wir haben eins. Aus diesem Budget, den Bund mit 500 Euro zu unterstützen, wäre eine machbare Form. Finde ich. Okay, dann würde ich sagen, wir verbleiben so, dass wir diesen Antrag erstmal abstimmen und ich werde dem Marc das erstmal so mitteilen und wie gesagt, wenn es dann konkreter ist und wir auch nochmal Rücksprache mit dem Obereichwald gehalten haben, kann man ja nochmal auf uns zukommen und dann können wir aus unserem Budget da halt eben beisteuern. Machen wir das so? Klingt gut. Okay, dann stimmen wir bitte einmal ab. Bali? Dagegen. Tatjana? Dagegen. Ich bin auch dagegen. Wilk? Dagegen. Isan? Dagegen. Okay, danke schön. Das war's auch schon mit unseren Anträgen. Umlaufbeschlüsse gab es auch keine. Jetzt muss ich eben scrollen. Aktuelles aus den Kommunen. Gibt es hier etwas Weiteres zu berichten, was wir nicht schon unter Termine oder so berichtet haben? Jemand im Zuhörerraum, der gerne was berichten möchte. Das ist nicht der Fall. Dann haben wir hier immer noch das Ticket 485832, Anbindung der NRW-Cloud an den Piraten-Login. Da müssen wir leider auf Daniel warten und verschieben das weiter. Ebenso Außenstelle LGS, da hatte ich einfach mal gefragt, ob es da was Neues gibt. Obereichwald ist nicht da. Es ist allerdings natürlich auch nicht so, dass wir das nicht mitbekommen würden, was da passiert und auch ab und zu mal in unserer Telegram-Gruppe Fotos beziehungsweise kurze Informationen bekommen. Aber ja, vielleicht schaffen wir es zur nächsten Sitzung, da ein bisschen mehr noch an Bericht zu bekommen. Gut, dann haben wir Ticket 494099, Kinovorstellung, die Unbeugsamen. Das war ebenfalls eine Anfrage vom Marc, dem BeugeF-Bund. Diese Kinovorstellung hat schon einmal stattgefunden in Witten. Ich habe da unten auch nochmal den Link ins Pad gepostet. Und weil das so gut angekommen ist, überlegt der Bund, ob er das nicht bundesweit irgendwie anbieten kann. Und bei Interesse soll man sich beim Marc melden, also marc.hinz@piratenpartei.de. Ich hatte das schon über unsere NRW-Info-Mailingliste weitergeleitet. Gibt es dazu sonst noch Anmerkungen? Okay, dann habe ich noch einen Punkt und zwar wollte ich hier schon mal vorsichtig ansprechen. Marina NRW nächstes Jahr. Wir hatten ja mal grob hier im Vorstandsbereich darüber gesprochen und das aber auch auf der Marina schon mal thematisiert, dass wir doch zwei solcher Veranstaltungen im Jahr machen sollten und wollen. Da wir im April voraussichtlich einen neuen Vorstand wählen, würde ich vorschlagen, dass wir einen Termin, das muss jetzt nicht vor dem LPT sein, aber einen Termin schon mal festlegen, vielleicht im Mai oder Juni und Location-Termin und so weiter festlegen. Denn wenn der neue Vorstand damit anfangen muss, wird er wahrscheinlich keine zwei Veranstaltungen nächstes Jahr mehr hinbekommen. Was haltet ihr davon? Meinungsbild bitte. Mein Meinungsbild dazu ist positiv. Naja, du hast da natürlich auch eine gewisse Vorgabe für den neuen Vorstand. Was der vielleicht auch sagen kann, ich will gar keine Marina. Ja, dann muss er die absagen. Ja, ja, weil Marina ist ja nicht Teil des, der Satzung oder kein Organ, die satzungsgemäß irgendwo eingehalten werden muss. Und von daher muss der neue Vorstand das. Aber ein TDPA ist Bestandteil der Satzung. Es ist ja auch wichtig, ich habe mir ja erzählen lassen, was bei der Marina so alles gesagt und erwähnt worden ist. Und ich glaube, dieses in Kontakt bleiben mit diesen Leuten finde ich schon auch wichtig. Ich bin da jetzt nur gerade ein bisschen unschlüssig. Also ich würde es einfach umbenennen in oder weiter benennen in Marina NRW 23.1/TDPA. Und somit ist das satzungsgemäß und dann haben die schon einen Termin und den könnte man wahrnehmen. Wir hatten ja auf der Marina auch besprochen, dass es ganz sinnvoll wäre, wenn man sich so die räumliche Verteilung unserer MandatsträgerInnen und aktiven Kreisverbände anschaut, dass wir die nächste Marina dann mal so in dem Bereich Mettmann, Witten, Dortmund, da so diese Ecke gerne hätten, weil wir das letzte Mal in der anderen Ecke waren, im Rhein-Erft-Kreis, wo auch viele Aktive sind. Was haltet ihr davon, wenn ich einfach mal Kreisverband Mettmann und Kreisverband Witten anschreibe? Ich hatte denen das auch schon auf der Marina angedroht. Und die einfach mal frage, ob sie eine gute Location anbieten können. Also der Preis im Rhein-Erft-Kreis, der ist fast unschlagbar mit 119 Euro. Aber ja, wir hatten da ein Budget mal festgelegt für zwei Veranstaltungen für 500 Euro, glaube ich. So ungefähr in dem Bereich sollten wir uns dann auch bewegen. Ja, das Meinungsbild ist irgendwie erstens noch nicht beendet, ob wir da jetzt was durchführen wollen. Zweitens von mir aus gerne in der Gegend und drittens ja, kannst du gerne anschauen. Okay, ja, ich wollte das nur noch ergänzen. Das ist ja jetzt auch nicht so, als wenn das jetzt für den Vorstand an sich eine wahnsinnige Arbeit wäre, denn Es ist ja so angedacht, dass eine Marina auch davon lebt, dass die Leute an sich Beiträge dazu bringen, beziehungsweise sich überlegen, was sie an dem Tag machen möchten oder besprechen möchten. Gut, dann ja, mache ich mal das Meinungsbild. Also eine Marina 23.1/TDPA, das war ja auch beides sozusagen, was wir jetzt im Rhein-Erft-Kreis hatten. Bali. Ja, dafür. Tatjana? Auch dafür. Ich bin dafür, ich habe es vorgeschlagen, Wilk. Dafür. Isan? Also ich hatte ja vorhin auch gesagt, nicht auferlegen, aber wenn es die Möglichkeit gibt, dass der ein eventueller neuer Vorstand die nicht durchführen will, wenn der da rauskommt bei dem Veranstalter, also nicht dem Veranstalter, sondern dem Veranstaltungsort, dann bin ich auch dafür. Gut, also das war dann ja doch insgesamt recht positiv, das Meinungsbild. Wir haben ja jetzt auch noch damit noch nichts beschlossen, sondern wir müssen ja erstmal schauen, dass wir Angebote und Ideen bekommen, wo das überhaupt stattfinden kann. Ich werde dann da mal so ganz allmählich die Fühler ausstrecken und euch auf dem Laufenden halten. Danke dafür. Haben wir sonst noch was sonstiges? Ich wollte dazu noch was sagen. Weil es würde dann wahrscheinlich auch für die Büropiraten in NRW ein PA oder ähnliches, weil dahin ja wohl die Software grün ausgeliefert ist, was die Verwaltungsleute betrifft, meine Meinung. Ja, wenn das dann soweit ist und sich anbieten lässt, wäre das natürlich der passende Anlass. Das ist richtig. Okay, sonstiges, wichtiges. Keine Wortmeldung, kommt auch niemand in den Sprechenraum gerannt. Okay, dann wären wir sozusagen am Ende. Ich kündige euch kurz noch einen kleinen NÖ-Teil an, liebe Kolleginnen. Der nächste Termin wäre in 14 Tagen, der 3. November. Das ist wieder ein Donnerstag um 20.30 Uhr. Und dann beende ich hiermit die Sitzung um 20.59 Uhr. Vielen Dank.